Das sind unsere Themen. Bärmann trifft sich mit Landesverkehrsminister, immer mehr Folienanbau und sturzbetrunkener Einbruch in Eistrup. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Vor kurzem fand das vom heimischen Bundestagsabgeordneten Mike Bärmann zum Bundesverkehrswegeplan 2030 initiierte Treffen mit dem niedersächsischen Landesverkehrsminister Olaf Lies statt. Auch die SPD-Landtagsabgeordneten Carsten Becker und Grant Hendrik Tonne sowie die CDU-Abgeordneten Jan Ahlers und Carsten Heineking nahmen teil. Die Abgeordneten legten dar, dass die Projekte aus den Landkreisen Schaumburg und Nienburg insgesamt einen guten Eingang in den Bundesverkehrswegeplan gefunden haben, es aber nach dem Beschluss der Ausbaugesetze nun um die zügige Umsetzung der Maßnahmen ginge. Der Minister betonte, dass das Land die Planungsmittel in vollem Umfang zur Verfügung stellen werde, um die vom Bund bereitgestellten Investitionsmittel voll ausschöpfen zu können. Zum Abschluss waren sich die Abgeordneten einig, auch künftig in Sachen Bundesverkehrswegeplan im Dialog zu bleiben und den Schulterschluss zu suchen. Vergangenen Freitag endete die Spargelsaison 2016. Die Landwirte in der Mittelweserregion blicken auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück. Besonders der kalte April sorgte für einen späten Saisonbeginn. Alleine die Anbauer, die auf großen Flächen mit Folien arbeiteten, hatten gute Startbedingungen. Betrachtet man den Trend der vergangenen Jahre, nimmt die Anzahl der mit Folien bewirtschafteten Spargelfelder enorm zu, bestätigt auch Fritz Bormann, Vorsitzender der Nienburger Spargel AG. Ja, das ist ein Zuchtzwang, nicht? Das ist auch so mit dem Termin, wenn man spezielle Abnehmer hat und die sagen, wir wollen ab 15. April Spargel haben, dann muss man einen Tunnel rüberbauen und sehen, dass man dann auch Spargel hat. Den Tunnel kann man wieder zurückbauen, wenn es wärmer wird, aber diese Gegebenheit muss man nutzen. Der Weg ist schon dahin, dass das auch sehr viel Konkurrenzdruck ist. Es geht dahin bis zum Boden aufheizen über Biogasanlagen oder Hackschnitzelanlagen. Aber trotzdem, da muss natürlich ein Preis stehen, der 12 oder 14 Euro ist, nicht? Und dann kostet die Stange 1,50 Euro. Die Polizei Eistrup hat am Dienstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher bei der Ausnüchterung ertappt. Ziel war zum zweiten Mal binnen weniger Wochen der alte Güterschuppen am Bahnhof. Dort war laut Auskunft der Polizei eine Türscheibe mit einem Stein eingeschlagen worden. Der oder die Täter sind dadurch in das vom Heimatverein genutzte Gebäude eingedrungen und haben in der Küche alkoholische Getränke zu sich genommen. Als die Polizei zum Güterschuppen kam, lag eine Person volltrunken in der Behindertentoilette. Sie kam ins Krankenhaus, weshalb die Beamten gestern zunächst keine Personalien feststellen konnten. Auch steht noch nicht fest, ob die Person allein in den Güterschuppen eingebrochen ist. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei Eistrup entgegen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.